das andere an. Federzeiger und ein Pendel, das sie jeder lesen kann. Tagesanbruch, Mittagsstund, Abend geht bei Nacht zu Ruh. Tickend unaufhaltsam, grausam, zieht sie dir beim Leben zu. Tick-Tack, Tick-Tack, läuft das Leben. Tick-Tack, Tick-Tack, fließt die Frist. Die Zeit verfliegt im Rauch des Tages. Uhrwerk sagt mir jetzt, wie spät es ist. Bleib stehen, richte mich nicht mehr nach dir. Doch so einfach ist es niemals, treibst weiterhin dein Spiel mit mir. Tick-Tack, Tick-Tack, läuft das Leben. Tick-Tack, Tick-Tack, fließt die Frist. Die Zeit verfliegt im Rauch des Tages. Uhrwerk sagt mir jetzt, wie spät es ist. Und wenn ich dann mal gehen muss, bist du mir einerlei, denn im dunklen Erdenschlund Zeitdruck dann vorbei.